um Mitternacht, ein Pionier stand auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt ihm nen Gruß aus seinem Heimatland. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Und mit dem Spaten in der Hand, der vorne in der Sappe stand, mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb, ob er sie wohl noch einmal wieder sieht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Und donnernd dröhnt die Artillerie. Wir stehen vor der Infanterie. Granaten schlagen bei uns ein. Der Franzmann will in unsere Stellung rein. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Und droht der Feind uns noch so sehr, wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr. Und ob er noch so stark mag sein, in unsere Stellung kommt er doch nicht rein. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Der Sturm bricht los, die Mine kracht, der Pionier gleich vorwärts macht. Bis an den Feind macht er sich ran und zündet dann die Handgranate an. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Die Infanterie steht auf der Wacht, bis dass die Handgranate kracht. Geht dann mit Sturm bis an den Feind, mit Hurra bricht sie die Stellung ein. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, Argonawald um Mitternacht. Argonawald, Argonawald, ein stiller Friedhof wirst du bald. In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut. In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut.